Da ist der Sieger. Sein Name Horatius. Da ist der Mörder. Sein Name Horatius. Viele Männer sind in einem Mann. Einer hat gesiegt für Rom im Schwertkampf. Ein anderer hat seine Schwester getötet, ohne Notwendigkeit, jedem das Seine, dem Sieger den Lorbeer, dem Mörder das Beil. Heiner Müller, der Horatier. Говорит ein Tanztrainer. Bei черкесский магазин. Радиопостановка. Роберта Шона. Eins. Was hast du? Toljatti kommt weiter. Kaspisk, Surgut. Eins, zwei, drei. Fünf. Vier. Kaspisk ist weiter. Atschinsk gegen Blago-Weschtschensk. Novoschatschinsk gegen Orshovo-Sujevo. Kamyshin gegen Voronezh. Позвольте мне прервать ваши вечные споры. Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время беспощадно, оно как волчица. Вот мы сидим здесь. Архангельск gegen Черкесск. Время умирать. И время рождаться, время обнимать, и время уклоняться, время бить челом, время ерепеться. Drei. Eins. А сейчас время наебеться. Черкесск hat gewonnen. Wann fahren wir dahin? Vielleicht im März, April 2022. Das müsste gehen. Da haben wir noch viel Zeit eigentlich. Das ist ja erst nächstes Jahr. Jetzt natürlich spannend, wo ist überhaupt Tscherkessk? Verwaltungshauptstadt der Nordkaukasusregion Karatschai-Tscherkessien. 130.000 Einwohner, gegründet 1804. Bevölkerung Russen, Karatschaier, Tscherkessen, Abasiner. Nogaja, über eine Stichstrecke mit der Nordkaukasus-Eisenbahn verbunden. Kein Flughafen. Wie hieß das noch? Tscherkessk. Das habe ich nicht, Oberkessach, Unterkessach. Das habe ich nicht als Bahnhof, also wo wir jetzt hinfahren oder wo wir Fahrpläne sozusagen haben. Ja. Da kann ja was fahren, aber dann, wenn wir die Fahrplandaten nicht kriegen, dann ist das für uns eben nicht erreichbar in dem Fall. Ja. Also ich werde es mal probieren. Eventuell fahre ich dann mit dem Nachtzug nach Moskau 22 Stunden und dann schlage ich mich weiter durch. Ich habe gesagt, das dauert dann natürlich auch wieder, ne? Dauert auch wieder. Aber gut. Sie waren noch gar nicht in Russland, oder? Ich? Nein, noch nie. Ja, okay, ja. Gut. Das östlichste war Berlin. Aha. Gut, ja, also vielen Dank für Ihre Auskunft und vielleicht mal einen Tee trinken. Ja, eine gute Idee. Warte, das ist eine sehr gute Idee. Ja. Da machen wir gerade mal Päusken. Sie haben ja recht. Stimme ölen. Vay ebzelanı da bu cigit tugan kanamat. Pul para bolsan da yölgen künüge caramat. Yeter dünya sen sallarına boş bulsan. Ja, schönen guten Tag. Bin ich da mit dem russischen Konsulat verbunden? Ja. Und zwar, ich wollte ja jetzt nach Tscherkessk fahren, aber ich habe jetzt keinerlei Informationen, wie das mit der Einreise ist. Wissen Sie da Bescheid? Sie wollten nach Russland reisen? Ja, im April, wenn das ginge. Ja, also im Moment geht gar nichts. Es gibt keine Flugverbindung. Der Luftraum ist ja praktisch gesperrt. Was raten Sie mir denn jetzt? Visum können Sie beantragen, aber ich kann nicht hell sehen. Ich weiß nicht, was bis April passiert. Es überschlagen sich ja die Nachrichten. Ja. Ich wollte ja in Kaukasus. Und deswegen hatte ich jetzt auch überlegt, über den Landweg einzureisen, aber das... Nee, das geht gar nicht. Landweg geht ja schon seit einer ganzen Zeit nicht. Das war schon vor dem Angriffskrieg ausgeschlossen für ausländische Bürger. Und in Russland ist ja noch richtig Pandemie. Das, was bei uns, wir haben zwar auch noch genug leider Impfgegner, in Russland sieht so aus, dass die Impfquote erst bei 53% ist und da sterben jeden Tag 700-800 Leute. Ich plane es jetzt schon seit ein paar Monaten. Jetzt, das war auch jetzt unabgesprochen, also das mit dem Krieg kam jetzt dazwischen. Und jetzt wollte ich mal gucken, wie die Lage ist, ob ich dann trotzdem hinfahre oder eher nicht. Oder ob ich vielleicht an der Grenze mich dann positioniere. Man könnte auch theoretisch von Georgien jetzt so auf dem kleinen Dienstweg einfach rüber machen. Ginge das auch? Nee, das sind ja Grenzen. Wir brauchen ein Visum. Das ist nicht so einfach. Ich stelle mir das dann so vor, ich stehe dann an der Grenze nach Russland und rufe dann rüber. Sprechen Sie denn Russisch? Ja, wir müssen ja Russisch reden können. Wir bekommen Ach so. Ja viele Anrufe. Nee, also sollte man schon die Basics Die Basics, ja, das ist halt, hat schon ja. was mit Respekt ja auch zu tun. Mhm. Also, dann sehr herzlichen Dank. Ja, schönen Tag Ihnen. Ja, ebenso, danke, tschüss. Tja, was machen wir jetzt? Es gibt Leute, die mich schelten werden. Aber hat Dante nicht die Einladung in die Hölle angenommen? Also ich befürchte, dass die Kollegen Ihnen das jetzt auf Anhieb auch nicht sagen können. Ne? Also diese Kriegssituation ist ja für alle neu. Ne? Und wie das dann letztlich im Sterbefall ablaufen würde mit der Überführung und wie der Flug vonstatten geht und so weiter, wir würden das übernehmen. Ne? Aber wie das jetzt letztlich aufgrund dieser Kriegsereignisse erfolgt. Mhm. Also Sie fliegen jetzt nach Russland, ne? Das war der Plan. Sie sind ja mutig. Das geht übers Zufallsprinzip. Ich habe das ausgewürfelt, die Länder. Und dann hat halt Russland gewonnen. Okay. Und jetzt wollte ich nicht so schnell aufgeben. Wie gesagt, da sind wir, glaube ich, gerade auch alle ein bisschen überfragt und sind froh, dass wir diese Situation noch nicht hatten. Zur Not würde ich dann halt im Kühlhaus bleiben, bis sich die Situation wieder entspannt hat. Und dann könnte man das ja auch anschließen. Hält es ja eine Weile. Ich hoffe, ich bleibe Ihnen als Versicherungsnehmer auch die nächsten Jahre erhalten. Das hoffe ich auch. Alles Gute für Sie, ja? Und die Hölle auf Erden? Ist sie ein geografisch zu erfassender Ort? Ein begrenztes Territorium? Gibt es irgendwo ein Schild, hier beginnt die Hölle, hier endet das Paradies? Und wenn es dieses Schild geben sollte, wer hat es aufgestellt? Darf man ihm trauen? Ich halte nichts von Schildern. Ich reiste. Das packe ich ein. Diverse Aufnahmegeräte, Rückenkratzer, Gedichte deutsch-russisch, zwei Handys, Leibwäsche, feste Schuhe, Rucksack, Adressen von Verbindungsleuten in Tscherkessk. Jetzt haben Sie einen Flug über Wien nach Jerewan. Ja, genau. Und von dort wollte ich dann weiter gucken, am Schalter. Bei Azimut Airlines. Eigentlich wollte ich direkt nach Russland, aber das geht leider nicht. Warum nicht? traut sich keiner. Das ist Krieg. Ja, ja. Ja, ich fahre auch nicht freiwillig hin. Das Schicksal hat mich da hingeschickt. Oh, ja. Die Würfel sind gefallen. Ja, manchmal. Ja. Eine Russin aus dem Norden hat mich vor Tscherkess gewarnt. Da wird erst geschossen, dann gefragt. Muslimisches Feindesland, rechtlose Frauen. Keiner fährt nach Tscherkessk. Würfel nochmal, sagt sie. Geht nicht, sage ich. Die Spielregeln müssen ernst genommen werden. Und überhaupt, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Noch auf dem Flugfeld kritzle ich ein Poem auf eine Serviette. Oh, Tscherkessk, wo Männer erst schießen, dann fragen. Oh, Tscherkessk, du schlimmste aller Städte, die Nemesis dir bescheren konnte. Oh, Tscherkessk, toter Bahnhof, du Milbe, du hungriger Hund, du schwer verlegter Traum. Oh, Tscherkessk, dunkle Gärten von Stein, geh doch nach Pjatigorsk, geh doch nach Kislovodsk, geh nach Grozny, Naltschik, doch geh niemals nach Tscherkessk. Von der anderen Seite antwortet Alexander Block. Ночь, Nacht, улица, Straße, фонарь, Laterne, аптека, Apotheke, бессмысленный и тусклый свет, sinnloses, trübes Licht. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Ausweg gibt es nicht. Умрешь, du stirbst. Начнешь опять сначала. И повторится все как в стае. Alles wiederholt sich. Ночь, ледяная рябь канала. Аптека. Apotheke. Улица. Straße. Фонарь. Laterne. Аптека. Улица, фонарь, аптека, улица, фонарь. Unruhiger Schlaf, wecken mitten in der Nacht. Ankunft Jerewan, 3.30 Uhr. Das Büro von Azimut Airlines natürlich geschlossen. In der Ankunftshalle Sinfonie der Taxirufe. Würfle in Gedanken aus und lande bei Amayak. Amayak Simonyan, Anfang 60, war Anfang der 80er, 3 Jahre in Jena bei der Sowjetarmee als eine Art Quartiermeister. Auf der Fahrt ins Hotel frage ich ihn, wie das Verhältnis zu Russland ist. Gut, gut, weil ohne Russland ist sehr gefährlich mit Türkei. Türkei ist sehr große militärische Stadt und immer Türkei will mit Armenien Scheiße gemacht. So. Stellt sich heraus, dass ich meine Reise am Gedenktag des Genozids der Türken an den Armeniern begonnen habe, dem 24. April. Das Misstrauen den Türken gegenüber sitzt hier tief. Als wir ankommen, serviert mir Amayak erstmal aus dem Handschuhfach einen Cognac. 10-jährigen Ararat. Schlummertrunk im Morgengrauen. Im Hof des Spa-Hotels Grace Forum. Wir verabreden uns für den kommenden Vormittag. Was ja eigentlich schon ein paar Stunden ist. Amayak will mir helfen, ein Ticket nach Russland zu organisieren. Hotelzimmer. Draußen hell, komme nicht zur Ruhe. Beim Auspacken des Koffers fällt mir ein Zettel in die Hände. Nachabet Kutschak, armenischer Volksdichter aus dem 16. Jahrhundert, Lied des Verbannten. Denke ich dem Schicksal der Verbannung nach, in dem ich schmachte, füllen meine Augen mit Tränen sich. Ich irre ruhelos von Land zu Land, wie Flüsse ruhlos eilen. Nur Gott weiß, welche Wege meine Füße berühren werden. Gott nur kennt die Orte, an denen ich verweilen soll. Warum lässt er mich nicht in tiefster Erde modern, wo holder Schlaf des Friedens um mich wär? Am Tage bin ich wie ein Pfeil, wohin das Schicksal mich entsendet, dahin eil ich. Bei Nacht gleich ich dem Bogen, dessen Sehne entspannt herabsinkt, kraftlos liege ich da. Tristes Büro in der Arzakstraße. Ein Safe, der aussieht, als wäre er aus Panzerteilen für die Ewigkeit geschmiedet. Vorname Robert. Davor, unter Neonlicht, blasse Mitarbeiterin. Familie ist schön. Zwischen lustlos verklebten Kabeln. Schön. Ein Telefon, zwei Handys, ein Computer. An der Wand, Karte der UdSSR, glorreiche Tage, vergilbt. Armenien, Georgien, Russland, alle gepfercht in dieselbe Farbe. Ein Globus mit armenischen Schriftzeichen. Für den einstündigen Flug über den Kaukasus nach Mineral-Nivodi, etwa 100 Kilometer östlich von Tscherkessk, muss ich hin und zurück 500 Euro berappen. 250.000 armenische Dramen, natürlich im Bar. Der Flughafen dort ist weit und breit der einzige, der seinen Betrieb wegen des Krieges nicht eingestellt hat. So, Ticket erledigt. Übermorgen Flug nach Russland. Abends noch Stadtführung mit Shushan. Welcome to Armenia. Armenia, as you know, is one of the oldest countries of the world. According to excavations, Armenia was inhabited more than 6,000 years ago. For example, in 2007, in the region of Areni, in the caves, was found the oldest winery of the world. Das nehme ich natürlich gleich zum Anlass, abends einen Areni zu verkosten. Uralte Traube, uraltes Volk. Gerade in der Jerewan-Taverne als Zaungast in eine feuchtfröhliche Runde mit Tänzen und Gesängen. Dann endlich der Flug nach Russland. Was weiß, was sieht man von einem Land, das man überfliegt? Gelbe, braune und grüne Teppiche durch Wolkenschleier. Kaukasier reisten mit mir, Gesichter aus einer anderen Zeit. Jägeraugen, Räubernasen, Hirtenhände. Ihre Anzüge waren von heute, waren schwarz, provinziell, feierlich. Die Kaukasier saßen tief in den weichen Plüschsesseln, rauchten die Zigarettenmarke Kreml, schauten nie zum Fenster hinaus, waren nicht neugierig auf das Land unter ihnen, auf die bunten Teppiche der Felder. Sie waren ernste Leute. In den vergangenen Monaten habe ich auf verschiedenen Wegen Kontakt zu Menschen der Region aufgenommen. Zum Beispiel Jeanette, Lehrerin am Gymnasium Nummer 19. Sie schreibt: Schau dir unsere Stadt an. Sie ist auf ihre Art schön. Klein, aber gemütlich. Ankunft in Mineral-Nivodi. Eine russische Grenzbeamtin läuft durch den Gang des Flugzeugs und filmt alle Passagiere, bevor man aufstehen darf. Der Bordfunk präsentiert Marschmusik von Tschaikowski. In Deutschland undenkbar. Der Nussknacker wurde im Berliner Staatsballett abgesetzt. Tanzende Chinesen. Rassistisch. Während sich die Beamtin durch die Reihen schiebt, denke ich an den Mäusekönig von der schrecklichen Gestalt. Wird ihm Marie im Notfall ihren Pantoffel an den Kopf werfen? und mich retten? Nein, aber bei aller Güte, ich kann nicht in einen Staat fahren. Wir, die Menschen in anderen Ländern, malträtiert. Und wir sind im Krieg. Visum scheint in Ordnung. Unauffällig weitergehen. От дурной головы ногам не легче. Am Ausgang wartet Boris Kajarokov auf mich. Ein toller Kopf macht den Füßen Arbeit. Er ist Leiter des Lehrstuhls für Sprachen an einer der Hochschulen in Tscherkessk. Wer einen guten Nachbarn hat, der braucht keinen Zaun. Er wurde mir von mehreren Seiten empfohlen. Man muss die Schuld des Esels nicht auf dem Sattel schieben. Zusammen mit seinem Fahrer Sergei ist er die 100 Kilometer aus Tscherkessk rübergekommen, um mich abzuholen. Wer viel einrührt, muss viel auslöffeln. Am Auto trinken wir erstmal 3 Runden Cognac. Macht ohne Verstand hat keinen Bestand. Für den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Dazwischen immer ein Schluck Coca-Cola vom Feind. Heute gekrönt, morgen verhöhnt. Dann Fahrt nach Tscherkessk. Der Professor berichtet von seiner Promotion über Sprichwörter. Krieg frisst Gold und scheiße Wieselsteine. Kieselsteine, Verzeihung. Check-in im Hotel Ritzerpark. Keiner fragt, was ich hier will, wie lange ich bleibe. Erstmal ankommen. Abends alleine. Spaziergang. Fremde Welt. Kriegswelt. Здравствуйте. Kinder schaukeln auf dem Spielplatz. Ich möchte auch Momente haben, die vollkommen unvorherbestimmt sind. Und wir schauen einfach, was sich entwickelt im Moment. Es ist eine ganz andere Herangehensweise, wenn man nicht weiß, was kommt. Man kommt in einen anderen Fluss. Nächster Tag. Eigentlich war 10 Uhr ausgemacht. Doch Boris holt mich um 8 aus dem Bett. Frisch rasiert und unternehmungslustig. Früher Vogel, Morgenstund. Also los. Mit dem Bus ins Zentrum. Die Fahrt dauert etwa 15 Minuten und kostet 19 Rubel in bar oder 17 mit der Karte, ungefähr 25 Cent. Bezahlt wird beim Aussteigen. Wir schlendern durch die Pervomaiskaja Straße und den Stadtpark rüber zur Bibliothek. Ausgelassene Stimmung, buntes Völkchen. Boris erklärt. Das sind Abasiner, Karatschaier, Nogaier, Russen und Tscherkessen. Jede Gruppe hat ihre Sprache. Einige davon Turksprachen, andere kaukasische Sprachen. Verschiedene Völker, verschiedene Religionen. Wie funktioniert das Zusammenleben, frage ich. Perfekt, einwandfrei. Keiner wird böse auf den anderen. Die haben eine 100, sagen wir nicht 100-jährige, sondern schon über 100-jährige Geschichte des Zusammenlebens. Und die Völker, die sind ja klug genug, um nicht zu streiten. Und in Frieden und Eintracht zu leben und zu wohnen. Sozial, sprachlich und politisch scheinen die unterschiedlichen Ethnien hier ein einträchtiges Miteinander zu pflegen. Jedenfalls im Moment. Geschichtlich sieht das ganz anders aus. Der Vorsitzende der hiesigen Volksversammlung wird von Moskau vorgeschlagen. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann, scheint mir. Die restlichen Mitglieder werden von der Bevölkerung der Republik demokratisch gewählt. Russisch ist Amtssprache, die anderen vier offizielle Staatssprachen. Und Boris, welche Sprachen sprichst du, also außer Russisch? Ich spreche, das heißt also, dass ich die Sprache meiner Mutter spreche, das ist Abbasinisch. Die Sprache meines Vaters, das ist eine kabardinische Sprache, die gehört zu der Gruppe der adigen Sprachen. Dann spreche ich ein bisschen Karatschaisch und dann kann ich also ein bisschen Deutsch und ein bisschen Englisch. Dann sind wir bei der Bibliothek angekommen. Die Bibliothek trägt den Namen von Halimat Bayramukova. Das war eine Schriftstellerin und eine Dichterin und die dichtete in beiden Sprachen, in der karatschaischen und in der russischen Sprache. Halimat Bayramukova, eine Handvoll Erde. Ich will vergessen den Krieg, doch da ist er wieder. Der Soldat ohne Beine und der Regen aus Kugeln und Granaten. Ich will vergessen den Krieg, doch da ist er wieder. Ein Mädchen vom Roten Kreuz, blutige Verbände, Sanitätsbataillon. Ich will vergessen, ich will vergessen den Krieg, doch da ist er wieder. Heldenhafter Tod auf weißem Papier. Ich will vergessen den Krieg, doch da ist er wieder. Augen voller Tränen und ein Schatten am Kreuz. Wir pilgern weiter zur grünen Insel, äußerst gepflegter Park, ganzer Stolz der Stadt. Überall wird gestutzt, gestrichen, gesäubert. Nur wenige Besucher an diesem Mittwoch, mehr Bedienstete. Eine Dinosaurierausstellung ist in der Stadt. Auf dem Plakat schnappt ein Tyrannosaurus Rex nach einem panisch flüchtenden Flugsaurier. Im Ankündigungstext identifiziere ich das Wort Mir, Friede. Kann aber auch Welt heißen. Welt der Blutrunst. Auf dem Weg steht eine einsame Parkeisenbahn. Weder Fahrer noch Gäste. Die Musik, die sich tapfer einer kleinen Box in der Zwergenlokomotive entwindet, entstammt einem fantastischen russischen Zeichentrickfilm aus den späten 60ern von Wassili Livanov. Titel: Auf den Spuren der Bremer Stadtmusikanten. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Der ganze Film eine Hymne auf die Freiheit. Schon im Eingangssong heißt es: Es gibt nichts Besseres, als mit Freunden um die Welt zu wandern. Keine Angst vor der Angst sollst du haben. Paläste und Reichtum können niemals die Freiheit ersetzen. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Szenerie endet mit einem hilflosen Soldaten, der versucht, die Musikanten mit einer Kanonenkugel davon zu jagen. Slapstick, großes Vergnügen in der trüben Ära Brezhnev, der alles, was Chruschtschow an vorsichtiger Öffnung und Freiheit angestoßen hatte, rückgängig machte. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Die Stadtführung endet am Nachmittag in der pädagogischen Weiterbildungsanstalt, wo Boris die Abteilung Sprachen leitet. Sein Büro, schlicht. An der Wand Fotos von Freunden, viele davon aus Deutschland. Boris' Vater, zeitlebens von einem Granatsplitter aus Stalingrad malträtiert, hat ihm nie seine Liebe zu Deutschland und der deutschen Sprache übel genommen. Irgendwann kommt Kollege Bilal und bringt eine herzhafte Kartoffelkäsetorte und einen halben Liter armenischen Cognac mit. Der Franzose, das heißt mein Kollege, ist Absolvent der Fakultät für Französisch und Deutsch der Stadt Pjatigorsk und ist bei mir jetzt Dozent der Katheder für Fremdsprachen. Er ist Komponist, er ist Liedermacher, er spielt Gitarre, sehr begabter Mensch. Bilal bringt einen Trinkspruch auf Abbasinisch aus. Boris, du bist der Älteste. Du hast immer Leute freudig aufgenommen. Tue das bitte weiterhin. Robert, der Weg, den du hinter dir hast, soll sich gelohnt haben. Und auch deine Mühe, auch die soll belohnt werden. Für deine Unternehmungen wünschen wir dir Glück und Erfolg. Der Allmächtige möge dich behüten. Er segne unsere Bekanntschaft, auf dass dieses Treffen noch eine Fortsetzung erfahre. Getrunken wird übrigens immer Cognac, denn Wodka macht aus allen Russen. Und die Menschen hier sind Kaukasier, erklärt mir Boris. Trinksprüche sind wichtig. Der Älteste der Runde ist der Tamada. Ihm gebührt der erste Toast. Und er bestimmt, wer in der nächsten Runde den Trinkspruch ausbringen darf. In den Sprüchen fühlt sich jedes Mitglied dieser Gesellschaft irgendwie schon angetroffen, irgendwie schon. Der fühlt sich als, sagen wir, selbstständiges Mitglied, ein gutes Mitglied der ganzen Gesellschaft. Wenn der Älteste, das heißt der Leiter dieser Gesellschaft, besonders bei den Abchasien, wenn er jemanden zu Worte kommt, sagt er über ihn, das ist der beste Mensch, der hat so und so viel erreicht, der kann dies und jenes machen, das erzählt er aller, der ganzen Gesellschaft, damit sie wissen, dass sie nicht, sagen wir, mit dem einfachen Menschen zu tun haben. Und der fühlt sich auch irgendwie schon so, der bekommt, sagen wir, Flügel wie ein Engel sozusagen. Ja? Dafür ist der Älteste. Es gibt ja viele, die immer sagen wollen, dass sie die Auserwählten sind, dass sie die Erkorensten sind und so weiter und so fort. Das gefällt auch den anderen nicht. Wir sind alle von dem Adam und Eva eigentlich. Ja? Wir sind alle Menschen und müssen menschlich bleiben. Schade, dass du das nicht aufgeschrieben hast. Da könnte man mich sonst zitieren, wie zum Beispiel Goethe, dann Schiller und so weiter. Ja, was? Die beiden wechseln in ihrer Unterhaltung zwischen Abbasinisch und Russisch. Sie kommen aus Kubina, einer Siedlung unweit von Tscherkessk. Nächster Regen, flieg ich durch die Welt. Bilal zeigt mir ein Video von City. Flieg ich durch die Welt. Dann wieder Cognac mit Trinkspruch. Flieg ich durch die Welt. flieg ich durch die Welt. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Danach zeige ich den beiden einen Clip von Reinhard May und Freunden. Ich denke, ich schreibe euch besser schon bei Zeiten und sag euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne hab. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen. Mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die werden keine Waffen tragen. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Aus dem Augenwinkel beobachte ich Bilal und Boris, den 72-jährigen Professor. Wie mag das auf die beiden wirken? Dass ihr sie zu euren Knechten macht, er mit ihnen in die Fremde ziehen, in Armut und wie Diebe in der Nacht. Wir haben nur dies eine kurze Leben, ich schwör's und sag's euch gerade ins Gesicht. Sie werden es für euren Wahn nicht geben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Boris ist erst sprachlos. Nein, meine Söhne. Und will dann den Text sofort ins Abbasinische übersetzen. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Oh! Der nächste Tag. Boris unterrichtet unter anderem an einer Hochschule für modernes Management. Dort hat er mit seinen Deutschstudentinnen einen Empfang mit Präsentation für mich vorbereitet. Sehr gepflegt alles. Grünanlage mit Palmen, Springbrunnen. Ein Studienjahr kostet hier 72.000 Rubel, ungefähr 1.000 Euro. Jahresverdienst eines Lehrers etwa 300.000 Rubel. Die Direktorin der Hochschule kriegt alle zwei Jahre einen neuen Mercedes. Mit Chauffeur, versteht sich. Boris stellt mich vor. Dann Präsentation. Geschichte der Republik seit 1829 Teil Russlands und Geographie. Die Republik Karachay-Tscherkessien ist ein Subjekt der Russischen Föderation und, Föderation und gehört zum Föderationskreis Nordkaukasus. Ihre Fläche beträgt 14.300 Quadratkilometer. Der größte Teil davon, rund 80%, liegt im Gebirge. Karachay-Tscherkessien grenzt im Westen an die Region Krasnodar. Im Norden an die Region Stavropol, im Osten an die Republik Kabardino-Balkarien, im Süden entlang dem zentralen Gebirgskamm des Großen Kaukasus an Georgien und Abchasien. Studenten aus allen Volksgruppen. Und so steht als nächstes die Nationalhymne der Republik auf dem Programm. Gelesen in den 5 Staatssprachen. Abbasinisch. Sabkhenji psat yuskala dubsara. Hanikum schwab. Akkusisch an Zrala Jag geht. Karatschaisch. Schamkoba Nikursen Bolat Nur Esim. Mürkim Tüsle, Miik Tala, Bisgeta Mur Daran Bola, Jashait Mene Karatschai Cherkessim. Nogaisch. Misrülimen Atalaka, Yashovimen Yelaruman, Bar Kardashalk Telerden Arasunda. Russisch. Tidene Samoi Prirodei. Kalibель моих народов, городов моих, аулов и станиц. Черкесиш. Угнесей мой нелгуч. Уафа шхуанта кабшхашиту. Уйгажаг насыпыв аушинит. Сашу гуахаг псау сихаг. Und für mich extra übersetzt auf Deutsch. Stolz bin ich auf mein uraltes Heimatland. Ewig ist das Schneelicht des Elbrus und heilig der Kubain-Wasserstrom. Diese Felder, diese Berge, meine Wurzeln, meine Stutzen, mein Karatschai-Tscherkessin. Dankbar bin ich meine Heimat für alle Jahre meines Lebens, unter brüderlichen Sprachen und verwandten Gesichtern. Du wurdest mir selbst von der Natur geschenkt, die Wiege meiner Völker, meine Städte, meine Dörfer. Du, Russlands Perle, lass unter dem blauen, friedlichen Himmel dein Schicksal für immer weiter gut sein und lebe durch Jahrhunderte weiter, ohne Böses und Bitters zu erleben, mein Karatschai-Tscherkessin. Das war auf Deutsch. Danke. Dann kommt Student Aslan nach vorne und singt ein Lied auf Karatschaisch. Der Mann zieht in die Fremde, in die Berge. So. Алып келе қара сучуқта Die Frau hofft Бір қонақ жашқа түбеден Dass er wohlbehalten zurückkehrt Қыз чық сусапма деп айтқанында Мен аңа сүйіп су бердім Қайсы ауышта бара болырса Жанымнан әсе сүйгенім Шағырей жолчуқлай әнтті келірсе Деп ұшанады жүрегім Пушкин, Александр Сергеевич, Националдichter, Nationalheld, war auch hier in der Gegend, zwangsweise. Wegen Aufmüpfigkeit und frecher Gedichte von Alexander dem Ersten vom Hof gejagt, mit 20. Hier am Ufer des Kuban schrieb er dann Gedichte, die fangen so an. Сижу за решеткой в темнице сырой. Скормленный в неволе орел молодой, мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Ich sitz hinter Gittern im Kerker, der feucht. Ein Adlerjunges, dem Käfig entfleucht, schlägt mit den Flügeln mein trauriger Freund, pickt blutige Nahrung vom Fenster allein. In der Version von Kaplan klingt das so. Сижу за решеткой в темнице сырой, скормлен неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Клюет и бросает и смотрит... Komm, lass uns fliegen, mein Bruder, es wird Zeit. Wo hinter den Wolken die Berge so weiß, wo Meerländer strahlen im tiefblauen Licht, dorthin, wo die Winde nur ziehen. Und ich. Туда, где синеют морские края, туда, где гуляет ветер, да я. Kaplan ist in der 7. Klasse des Gymnasiums Nummer 19. Die Lehrerin Jeanette macht mit ihren Schülern Rap, entstaubt die Klassiker. Den Text von Puschkin, der Gefangene, hat sich der 13-jährige Kaplan selbst ausgesucht. Dann legt Arthur los. Er hat sich für einen anderen der großen russischen Dichter entschieden, Jesenin. Dorfpoet, Schule abgebrochen, Revolution abgebrochen, Leben abgebrochen. Von Stalin auf die Liste gesetzt. In der Antarktis ist ein Berg nach ihm benannt. Сергей Александрович Есенин. Я покинул родимый дом. Я покинул родимый дом. Голубую оставил я Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старую грусть. Золотую лягушкой луна распласталась на тихой воде. Словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде. Я не скоро вернусь. Долго еще петь, извинеть пурге. Стережет голубую Русь, старый клен на одной ноге. Я знаю, есть радость в нем. Те, кто листьев целует дождь, от того, что тот старый клен головою на меня похож. Celan hat das Gedicht so übersetzt. Fort ging ich. Mein Haus ist fern. Russland blaut nicht, wo ich schwärme. Birken. Drei. Dreimal der Stern. Glühen. Der Mutter Gram zu wärmen. Mond, ein Frosch, ein goldener, glüht, hingebreitet übers Wasser. Vaters Bart ist weiß durchblüht. Es sind Apfelblüten, Vater. Wann ich heimkomm, komm ich je Schneesturm. Lang singt er und läutet, Ahorn, altes Einbein, steh, wach mir über Russlands Bläue. Voller Regen hängt dein Schopf, küsst ihn wer, du wirst nicht weinen, ich weiß es ja, mein Kopf, ach, er hat etwas von dem Deinen. Mein Kopf. Ich bin. Du Kraft. Klingt eben nicht so wie ein Lied. Da kommt ein Start. Das die Deutschen verabscheuen den Krieg. Haubitze. Sie hatten nichts von Heeren und nichts von Rüstungen in Acht. Ich behaupte einfach, ich wäre dahin gefahren. Es ist in einer friedlichen Welt der Freiheit, die Krim annektiert und die Wahrheit ist nicht erst. Und sie schätzen auch unsere Kultur. Ich fahre hin, weil wir das ausgewürfelt haben. Du hast dich bereit erklärt. Es ist nie die Wahrheit, es ist die Wahrheit. Ein jeder nach seiner Fassung. Du machst die Fresse auf, dann verschwindest du. Denn was ist wahr, was ist... Mich an Boris unheimlich beeindruckt. Wie Orwell sagen würde, du verdampfst. Stimmte das nun? Das ist für mich nicht akzeptabel gewesen. Genau, wusste ich es ja nicht. Man kann nie... Warum überhaupt nach Russland, da ging ja auch im Heizungskeller in Pankow stehen. Ich will einen anderen Staaten attackieren und ich habe gesagt, okay, da muss ich... Und machen da die Aufnahmen. Das ist ja ein Grundstück, das kannst du ja gar nicht machen. Da kann ich nicht mitmachen, da... Gib's ehrlich zu, ich hab mich nicht getraut. Als ich, einem Ukrainer, ich war jetzt in Russland und war total geil und so. Und die sagen mir, почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя? Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Wir freuen uns deine Hörstücke. Es geht jetzt, machen Hörstücke von Deutschland aus und Berichte, was da in der Ukraine passiert. Machen da mal. Das ist der Ansatz. Nicht, was da in Russland, fest dann nach Russland, und nimmst da mit den neuen Wodka oder was auch immer. Das ist die einzige Entschuldigung, die ich dir geben kann, das ist, dass du da Alkohol einzustanden hast. Also du bist wahrscheinlich seit 2 Jahren unter Strom. Sonst müsstest du ja überhaupt gar nicht so eine Idee haben. And the free jazz? Ah, balalaika. No balalaika, free jazz. Jazz. Jazz. Jazz. Experimental jazz. Experimentiert jazz. Yeah. And so I make recordings here, I make recordings there, with musicians, with pupils, whatever happens. Ah, it's driven by chance. Он записывал разных людей на радио. Да. Мы переведем. В нашем проекте, короче. Okay. О вашем проекте. Es gibt ja beispielsweise in der Musik Zufallsoperationen. John Cage kennt ihr vielleicht. Das gibt es auch in der bildenden Kunst, in der Malerei. Und ich wollte mal gucken, was passiert, wenn ich das fürs Hörspiel einsetze. Will somebody listen to your program? I hope so. Ich hoffe, dass jemand zuhört. Also, es ist ein Nischenprogramm für Feinschmecker, für Leute, die sich für ein bisschen experimentellere Sachen auch interessieren. Und ich freue mich auch immer, wenn das Hörspiel aus den engen Grenzen des. Später Kekse und Kaffee im Büro der stellvertretenden Direktorin. Stolz zeigt sie mir das Bild, auf dem sie mit Putin in einem TV-Studio sitzt. Sie fragt, wie es mir hier gefällt. Gut, sage ich. Ich könnte natürlich auch ein bisschen euphorischer sein. Aber sie freut sich, dass ich in Deutschland nun endlich die Wahrheit berichten kann. Die Wahrheit? Frage ich. Ein kaukasisches Sprichwort fällt mir ein. Wer die Wahrheit sagt, sollte sein Pferd gesattelt lassen. Wir werden nicht so recht warm und der Kaffee ist noch heiß, als ich aufbreche. Nirgends wird hier direkt über den Krieg gesprochen. Jedenfalls nicht mit mir. Ab und zu auf einem Auto im zweiten Hinterhof ein Z. Wüsste ich es nicht, ich käme nicht im Traum darauf, dass ich in einem Land bin, das unter Waffen steht. Im Supermarkt noch schnell eine Flasche Cognac für den bevorstehenden Abend mit Boris, Bilal und dem Musiker Beslan Mischajew. Beslan ist ein bekannter Sänger hier, ein Freund von Bilal. Er ist etwas erschöpft nach einem langen Ramadan-Tag ohne Essen und Trinken. Trotzdem packt er seine Gitarre aus und schenkt mir ein Lied. Der Text ist von dem abbasinischen Dichter Mircea Kerim, die Komposition von Chikatui Vladimir. Сайгун шарда уже стопшиды час шава одна лакта. Ziehen die Kraniche am Himmel, erstarre ich ohne zu wissen warum. Voller Hoffnung war ich, doch jetzt kommt der Herbst. Wo bist du, Hoffnung, wo? Verwelkt, ich bleibe allein zurück, wandere über die Felder. Hoffnung, ob es dich je gab? Уже стопшиды час шава одна лакта. Уабо, сквыгара, сквыгара, уабо. И зачласы апан хюрапш затау ганзавара. Схазы аркам цырам издит сара. Ариад гилвы кузмаяра. Ariad Gilwur Kuzmayara. Auf der Suche nach Material fürs Hörspiel geht es am nächsten Tag in die Berge, nach Dombai und Teberda. Dombai, Touristenhochburg, Skifahren bis Ende April. Wir sind mit Batschajew Albert Musajewitsch verabredet. Poet, mehr weiß ich nicht. Vielleicht hat er ein Hörspielmanuskript parat und wir können direkt loslegen. Die Abfahrt verzögert sich allerdings und ich gehe mit Boris noch in mein Stammcafé an der Ecke. RAF. Konzept Kaffee und Trockenblumen. Scheint allerdings nicht recht aufzugehen. Außer mir habe ich nur einmal einen anderen Gast gesehen. Und zwar heute, Boris. Irgendwann kommt Sergej mit dem alten Audi. An Bord außerdem Ida Arne, die Vorsitzende des Deutschen Kulturvereins von Tscherkessk. Я хочу поблагодарить Господа Бога и моих родителей за то, что я есть. И так меня dem Allermächtigen und meinen Eltern, что судьба меня привела сюда, на Кавказ. Mich hierher in den Kaukasus geführt hat. Хоть я здесь не родилась, но я очень люблю эту землю, wurde, этих людей, Land, diese Menschen, и уважаю традиции, religion, религию и всех тех, с кем мне приходится общаться и работать. Mit denen ich zu tun habe. Конечно, есть Natürlich во всякой нации, ну, во всяких народах есть разные люди. Verschiedenes. Но хороших людей гораздо больше. Der guten Menschen gibt es mehr als den schlechten. Да. И надо найти. Независимо, как вы говорите, от нации. Unabhängig von der Nationalität. Я всем хочу пожелать. Wünsche ich в первую очередь мира. Erstens Frieden. Здоровья. Gesundheit. Взаимопонимание и любви. Gemeinsames Verständigung. Das сказанное. А последнее слово? Любви. Und Liebe. Große Liebe. Große Liebe. Без любви жизнь пустая. Ohne Liebe ist das Leben leer. Wir fahren zuerst zu einer Brücke über den Kuban. Die Brücke erzählt als kaum verheilte Narbe vom Zweiten Weltkrieg, als die Deutschen des Unternehmens Edelweiß hier 1942-43 ihr Unwesen trieben. Da sprengte die Rote Armee einen Teil der Brücke in die Luft, um den Nazis die Überquerung des Flusses zu erschweren. Ach so, diese Leiter darunter. Die beiden Betonenden hat man inzwischen mit einer rot lackierten Metallkonstruktion für Fußgänger provisorisch verbunden. In der Mitte geht der Blick 42 Meter in die Tiefe. Unten Reste der gesprengten Brücke. Die werden seit 80 Jahren vom Wasser aus den Höhen des Kaukasus abgenagt. Der Kuban lässt sich viel Zeit mit seiner Geschichtsbewältigung. Er hat Imperatoren kommen und gehen sehen. Weiter geht die Fahrt Richtung Berge. Schafe, Ziegen, Kühe laufen frei herum, manchmal mitten auf der Straße. Das ist bei uns wie in Indien, sagt Boris. Sergej bremst mehrmals scharf. Keiner vertreibt hier die Kühe hupend von der Straße. Gemächliches Abwarten, bis der Weg wieder frei ist. Rechts von uns der Kuban. In der Ferne Reiter auf kabardinischen Pferden. Richtung Karatschajewsk, rechter Hand plötzlich Gewächshäuser, über viele Hektar. Hier werden das ganze Jahr über Tomaten angebaut. Für die Republik und den Export. Tomaten, Gurken. Wo kommen denn die Arbeitskräfte her, frage ich. Gastarbeiter aus Zentralasien? Nein, sagt Boris. Das sind Leute aus der Region, die sehr gut verdienen, mehr als ich, als Professor an der Hochschule. Sie verdienen 30.000 bis 40.000 Rubel im Monat. Den ganzen Tag da in dem geschlossenen Raum. Findest du das gerecht, Boris? Ja, die Arbeit ist sehr schwer. Am Wegesrand Neubauten von Moscheen und alte, aufgegebene Klöster an den Berghängen. Der Islam ist hier wesentlich stärker vertreten als das Christentum. Gleichwohl betont Boris immer wieder, dass die Verwurzelung der Religionen hier nicht so tief ist wie anderswo, weil die Religionen in den letzten Jahrhunderten zu häufig wechselten, je nachdem, wer gerade an der Macht war. Die Fahrt zieht sich. Ida Arne vom Kulturverein macht ein Nickerchen. Dann erreichen wir Dombai, den alpinen Touristenort. Давайте сделаем школу организовал, рабочих молодежь. Альберт. Можем здесь сидеть, можем там внутри. Kleiner, dicker Mann mit grauem Schnauzbart und schlohweißen Haaren. Käppi von Adidas, kariertes Hemd. Begrüßung. Dann schlurfen wir mit ihm in ein kleines, schmuckloses Café, das eigentlich zu hat und gerade renoviert wird. Ich versuche herauszufinden, was für eine Art von Poet Albert Musajewitsch eigentlich ist. Für mich ist es immer wieder eine Gratwanderung, wie neugierig ich ans Werk gehen kann. Wenn der Fremde kommt und von Fragen nur so sprudelt, wirkt das schnell wie oberflächliche Strategie, die auf jedes Gegenüber angewendet wird. Frage ich hingegen zu wenig, bleibt mir vieles verschlossen. Oh, danke schön. Albert hat wache, warme Augen. Er riecht wie mein russischer Großvater, der 1917 vor der Revolution mit seinen Eltern aus Petersburg nach Berlin floh. Auch die dicken, cyanotischen Lippen haben die beiden gemeinsam. Albert Musajewitsch fängt an zu erzählen von Omar Khayyam, einem persischen Universalgelehrten aus dem 11. Jahrhundert, bekannt vor allem durch seine vierzeiligen Gedichte, genannt Rubai. Die klingen zum Beispiel so. Man sagt, das Paradies mit Jungfrauen sei entzückend. Ich finde allein den Rebensaft berückend. Nimm diesen Cent und den versprochenen Schatz lass fahren, denn Kriegstrommelklang ist nur von fern beglückend. Oft ist es so, dass bei einem Rubai der erste, zweite und vierte Vers auf dasselbe Wort enden. Identische Reime. Gilt bei uns ja eher als unschön und verpönt. Aber ich versuche auch mal was. In jenem Land, wo Putin den Kelch sich nahm, das Schaf ein Lamm gebar, der Fuchs den Knochen nahm, ist die Brücke gestürzt in den Kuban, doch der Strom zurück den Fluss sich nahm. Naja. Albert Musajewitsch hat viele hundert dieser Rubaiyat ins Karatschaische übersetzt und auch selbst in dieser Form gedichtet. Ob er auch in anderen literarischen Formen schreibt? Szenisch zum Beispiel, fürs Hörspiel vielleicht? Er sieht mich fragend an. Naja, einige seiner Gedichte seien schon im Radio vorgelesen worden. Manchmal erscheint auch was in der Zeitung. Gerade letzte Woche im Karatschaja Boten. Ob er sie mir wohl vortragen könnte? Er nickt und schaut mich freundlich an. Er geht los, um die Zeitung zu holen und seine Brille. Albert Musajewitsch ist wie eine alte kaukasische Honigbiene. Sanft, ruhig und schwarmträge. Diese Biene hat einen besonders langen Rüssel und ist spezialisiert auf ganz bestimmte, nur hier vorkommende Blüten. Woanders würde sie sich nicht wohlfühlen. Сүйімші эшелон, алып ғокқа қансылану құчағына, эшелонға түбеді үшінші май, термеліп 14 жылының ұзағына, өмірлік жұртына қайтты Қарачай. Das Gedicht handelt von der Deportation der Karatschaja unter Stalin, November 1943. Kalt und grau ist der Himmel, unter dem alle Karatschaja in Viehwaggons gepfercht werden. Männer, Frauen, Kinder. Ab nach Zentralasien. Vorwurf? Kollaboration mit den Nazis. Scheint was dran zu sein. Aber wer könnte es ihnen verdenken? Schon 80 Jahre zuvor hatten die Russen die Karatschaja vertrieben. Großer Kaukasuskrieg. Zehntausende waren gestorben. Auch Albert Musajewitsch musste Rüben ausbuddeln. In Kasachstan. 1957, Chruschtschow, Tauwetter, durfte er zurückkommen in seine Heimat. Stalins Hass auf alles und jeden schwebt jetzt über der einbalsamierten Mumie des Stählernen an der Kremlmauer, unweit des Zentrums der Macht. Die Rückkehr in die karatschaische Heimat wird dieses Jahr zum 65. Mal groß gefeiert, von allen Volksgruppen gemeinsam. Ol gün buldu Karaçaylı bayramı. Тебе большое спасибо. Besten Dank. Что ты как солнце. Du bist wie eine Sonne. Распространяешь добро на нашей земле. Das Gute auf unserer Erde. Так что вы нужный, редкий. Du bist ein seltsamer und aber человек, Mensch. Мне очень приятно, что увидел вас. Dass ich dich gesehen habe, dass wir Freunde geworden sind. Омар Хайям говорил. Омар Хайям sagte einmal. Смысл жизни. Der Sinn des Lebens. Творит добро. Liegt also daran, dass man das Другого Gute schafft. Смысла нет. Es gibt keinen anderen Sinn. Вот. Das Ты Gute творишь schafft. Тоже добро. То, что другие не сделают. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Nächste Station, Teberda, 20 Kilometer nordöstlich. Da soll ein junger Mann mit Gitarre wohnen. Sein Name Rustam Rashidovich Yusupov. Ortsangabe, Teberda, Hochhaussiedlung, Nummer 9. Nach einigen Telefonaten und Nachfragen finden wir den Plattenbau. Neben dem tristen Eingang stehen ein paar Männer. Totenwache, erklärt Boris. 3 Tage lang. Man kommt, setzt oder stellt sich dazu, ist einfach da. Rustam ist Schauspieler aus Karatschajewsk und lebt mit Großvater, Mutter und einer weiteren Frau, die uns nicht vorgestellt wird, vielleicht seine Gattin, in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Er ist Moslem. Zur Begrüßung Tee und Kekse für alle. Чай не пьешь, откуда силу берешь? Rustam singt zunächst ein Loblied auf die karatschaische Heimat. Özenleni keng düzleni susapların kandırgan Minni tavunu cüregini kan tamırı sakoban Karaçayını kobanı minni tavunu kükkanı Ich nehme brav auf, überlege professionell, ob das der Soundtrack zum Hörspiel sein könnte. Doch dann plötzlich, aus heiterem Himmel, Mama, just kill the man. Rustam spricht gar kein Englisch. Put a gun against his head, put my trigger, now he's dead. Mama, er hat sich das nur über das Hören beigebracht. Life is just begun, but now I'm gonna shoot it all away. Mama, gerade einen Mann getötet. Waffe an die Schläfe, abgedrückt. Er ist tot. Mama, das Leben fängt doch gerade an. Aber jetzt habe ich alles weggeworfen. Mama, ich will nicht, dass du weinst. Wenn ich morgen nicht zurückkehre, einfach weitermachen, als wäre nichts passiert. Zu spät. Meine Zeit ist gekommen. Macht's gut. Ich muss los. Muss das alles zurücklassen und der Wahrheit ins Auge blicken. Mama, ich will nicht sterben. Manchmal wünschte ich, ich wäre nie geboren. Too late, My time has come. Chill shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've come to go. Gotta leave you all behind the faith, the truth. Mama. Rückfahrt. Nächste Station die Siedlung Kubina. Da wohnt Bilal, der uns eingeladen hat, auf dem Rückweg bei ihm reinzuschauen. Doch Fahrer Sergei und Ida vom Kulturverein haben Hunger. Also Stopp im Restaurant National. Untertitel Präsident. Die Idee hatte ein Präsident der Republik, der hier mal Station gemacht hat. Spezialität des Nationalpräsident sind Hammelspieße. Ida macht einen Rundgang mit mir. Großes Anwesen, direkt am Kuban. In einer Ecke wird gerade ein Hammel auseinandergenommen. Ein paar Osseten sprechen uns an. Was wir hier machen? Radio Pastanowka, sage ich. Radioinszenierung. Dafür suche ich Material. Sie finden, sie könnten was zum Soundtrack beisteuern und packen eine Balalaika aus. Alan legt los auf Ossetisch. Das Lied hat sein Vater komponiert. Torkadorf kommt der Jedan bei ihr, ach der Jedan, Labama khashi rogdim gaqashga sardi sinam nawni kushaft Labama khashi rogdim gaqashga sardi sinam nawni kushaft Khashdi faloya qabatir kurtay Fotos, Hände schütteln. Dann zurück zu Boris und Sergei in die Gaststube. Sie haben schon alles bestellt. Ein mächtiger Hammelspieß liegt auf meinem Teller. Dazu Zwiebeln und Salat, ossetisches Bier. Das erste Mal seit vielen Jahren wieder Fleisch. Nächste Station, Bilal. Er hatte schon Angst, wir kämen nicht mehr. Mit dem Lastenaufzug, der andere ist kaputt, in den 9. Stock. Schwere Eisentür. Dahinter die Wohnungstür. Zwei Zimmer, Küche, Bad. Hier wohnt er mit seinem Sohn. Frau gestorben. Der Tisch reich gedeckt. Kaukasische Gastfreundschaft. Der Hammel liegt mir noch schwer im Magen. Das muss erstmal mit Cognac aufgelockert werden. Bilal schenkt mir eine Übersetzung von Heinrich Heine ins Abbasinische. Die Mitternacht war kalt und stumm. Ich irrte klagend im Wald herum. Ich habe die Bäume aus dem Schlaf gerüttelt. Sie haben mitleidig die Köpfe geschüttelt. Sam Weisswan Sam Yanazal Sulam Der Abend endet spät. Und während die anderen sich draußen anziehen, schenkt Bilal nochmal nach. Auf den Frieden, auf die Freundschaft, Melancholie des Aufbruchs. Der Lastenaufzug bringt uns nach unten. Wind, frische Nachtluft kommt vom Kaukasus herunter. Blick in den Kalender. Auweia, morgen 9. Mai. Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Überall wird geschmückt, geputzt, gewienert. Flaggen werden gehisst. Jugendliche trainieren Stechschritt im Park. Ein Mädchen wirbelt gekonnt einen Säbel durch die Luft. Der 9. Mai. Den Kriegern im Kreml willkommener Anlass für Diktatorensprech. Zeit für mich, den Polnischen zu machen. Morgen geht's zurück, über Armenien, nach Österreich. Wien, morgen, grauen. Mit der Bahn zur Station Volkstheater im 7. Bezirk. Zu Fuß rüber in den 8. Kleiner Grenzverkehr. Auf dem Weg ins Hotel Hörspieltheorie. In einem Schaufenster liegt ein antiquarisches Buch. Titel Abziehbilder. Abziehbilder gilt es zu vermeiden. Die Würfel haben mich nach Russland geschickt. Also bin ich hingefahren. Das ist alles. Grenzgänger 2. Tscherkesky Magazin. Radioinszenierung von Robert Schön. Mit Ida Arne, Irina Bandarienko, Albert Musajewitsch Batschajew, Lorenz Eberle, Shushanik Grigorian, Beslan Mishajew, Kaplan und Arthur, Alan Kasajew, Bilal Kazarokov, Amayak Simonjan, Rustam Yusupov und Boris Tagirovich Kazarokov. Mit herzlichem Dank an Sergei Daraschenko, Oksana Jastreb, Madina Kukajewa, Dina Leibanova, der Tscherkesser Zweigstelle der Moskauer Finanz- und Wirtschaftsakademie und der 7. Klasse des Gymnasiums Nummer 19 Tscherkesk mit ihrer Lehrerin Janet Kapucheva. Entgrenzgänger wurde durch das Grenzgängerprogramm der Robert-Bosch-Stiftung und des Literarischen Kolloquiums Berlin gefördert. Produktion Hessischer Rundfunk 2022. Redaktion Cordula Huth.